Hallo und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich mal wieder drei Gäste. Und wer sich so ein bisschen in der Branche auskennt, wird die alle irgendwie schon mal gesehen, gehört haben. Bei mir im Podcast sind die auch keine Fremden. Und zwar einmal Christian, einmal Dirk und einmal Jens. Herzlich willkommen. Hallo. Ahoi. Fangen wir doch mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Christian, du bist noch am präsentesten. Du warst erst kürzlich dabei. Vielleicht stell dich noch mal kurz vor. Ja, Christian Carlo, mein Name. Aktuell Chief Security Architect bei der Adesso SE. Ja, wie die anderen beiden Kollegen, so seit dem großen Anwendungstest mit dem Thema Ausweis. Ja, schon beinahe verheiratet, immer noch. Ja, schraubt da noch fleißig weiter dran rum. Ja, und Dirk, du bist ja sowieso bekannt bei uns. Genau, damals in der Funktion erst, glaube ich, Jens, auch noch bei Fraunhofer, ne? Und dann bei den, zumindest war es so ein Übergang. Ich glaube, ich bin dann kurz vorher zu dem. Ja, die legendären Signaturkonferenzen hast du gemacht, Dirk, die gestartet bei Fraunhofer. Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob man da immer so legendär zu sagen darf. Irgendwie sind ja doch einige Themen im Nachgang immer so ein bisschen unangenehm, ne? Also so. Gut, war ein volles Haus, aber also thematisch würdest du heute wahrscheinlich mit dem Thema niemand mehr vorm Ofen vorlocken. Entschuldigung. Torsten. Bevor wir schon beim Intro ausfranzen, vielleicht würde ich jetzt gerne mal zu Jens übergehen. Neu bei uns im Podcast, auch noch nicht da gewesen. Hallo Jens. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Derzeit bei der Capgemini verantwortlich für die Technologieberatung, Public Sector. Und habe aber zu der Zeit, über die wir heute so ein bisschen reden wollen, war ich bei Fraunhofer aktiv, Fraunhofer Focus in Berlin, und habe die Freude gehabt, aus Fraunhofer Sicht den Anwendungstest begleiten zu dürfen, mit vielen spannenden Eindrücken, und war auch gefühlt, so wie Christian, ein paar Jahre lang mit Erika Mustermann verheiratet. Und ich habe mich dann aber erfolgreich scheiden lassen, weil ich einfach gesagt habe, ich muss auch mal was anderes sehen. Ja, schön, dass ihr alle drei hier seid, und irgendwie muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Meine Gäste spoilern immer schon in der Vorstellungsrunde das Thema. Es geht heute um den NPA, E-Perso, E-ID, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, und ihr drei seid quasi von Anfang an mit dabei. Und damit wollen wir gleich mal anfangen. Wie hat denn die Geschichte mit dem Personalausweis, den jetzt zu elektronifizieren, angefangen? Schweigen. Tja, also ich kann das vielleicht aus meiner Perspektive so ein bisschen erzählen. Ja, also das BSI war von Anfang an da ein absolut positiver Treiber, auch die Bundesdruckerei, und wir als Fraunhofer, damals in meiner Funktion, haben wir gerade mit Dirk ein bisschen gescherzt, haben uns um dieses Thema Identitäten auch schon viele Gedanken gemacht, auch viele spannende Projekte mit Industriepartnern gemacht. Und dann verdichtete sich das immer mehr, dass man eigentlich auch in Deutschland sich wirklich intensiv über eine hoheitliche Identitätsfunktion Gedanken machen muss. Und die Bundesdruckerei BSI sind da halt mit Spezifikationen um die Ecke gekommen. Und dann hat das so ihren Lauf genommen mit einem großen Projekt im BMI. Und das war so um die Zeit 2007, 2008, möchte ich sagen, ja. Ja, 2010 war ja dann fertig, glaube ich. Genau, das muss ich immer nach wie vor sagen. Spannend und cool war wirklich 1. November 2010 war der Stichtag. Und ich habe ja schon einige Projekte in der Verwaltung erlebt. Ich habe selten ein Projekt so auf den Punkt fertig gesehen. Also ich habe am 1. November versucht, meinen Personalausweis zu beantragen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gefahren, bis wir dann mit Kollegen von der damaligen Verwaltung in Reinickendorf, war das Berlin-Reinickendorf, auch wirklich es geschafft haben, gemeinsam den zu beantragen. Aber das war wirklich schon eine extrem gute Leistung aller Parteien, aller Stakeholder, die damit dran beteiligt waren, auch die kommunalen Träger, die viel, viel Sorge hatten mit Softwareinstallation, plus Ausweis-App, die dann lief mit all den Schwierigkeiten im Backend, Frontend, im Anwendungstest. Das war schon echt plus natürlich die Produktion. Ja, also wenn wir nochmal über den Ausweis an sich nachdenken, wie hochkomplex der produziert wurde und natürlich immer noch wird, war das schon eine tolle Leistung. Ja. Naja, der war ja nicht nur elektronisch oder ist nicht nur elektronisch. Da gab es ja auch noch einen ganzen großen Sichtbereich, der ja immer noch beibehalten wurde und natürlich auch noch beibehalten ist. Aber der Sichtbereich ist ja ein bisschen kleiner geworden. Ja gut, brauchen wir jetzt eine Brille. Der Preis ein bisschen gestiegen. Ja, aber genau. Aber mal ganz konkret, was ist denn da an Infrastruktur überhaupt alles fertig geworden zum Zeitpunkt, zum 1. November 10? Was braucht man alles für so einen elektronischen Personalausweis? Außer jetzt dem Gerät, also dem Ausweis an sich. Fragst du das an die Runde, weil sonst erzähle ich wieder, ja, aber wir müssen mich stoppen, die Kollegen. Also im Endeffekt ist das wirklich Spannende und zu dem Zeitpunkt auch wirklich absolut Innovative und gefühlt auch jetzt noch, ist ja eigentlich diese Struktur gewesen der Berechtigungszertifikate. Also dass wirklich kein Dienstleister, also kein Webshop, auch keine Verwaltung, so ohne weiteres, ohne die Erlaubnis des Nutzers, also der Bürgerin oder des Bürgers, und nachprüfbarem Interesse auf die Daten des Personalausweisinhabers oder Inhaberin zugreifen konnte und kann. Ja, also das war und ist nach wie vor für mich, heute diskutieren, da kommen wir sicher später über SSI und sowas, das war sozusagen out of the box vor 12 Jahren in dem Ausweis mit dabei. Ja, und leider, und das wurde ja dann auch im Nachhinein immer als riesen Showstopper, zumindest so ein bisschen auch in der Presse und in der Öffentlichkeit begründet, dafür braucht man halt eine gewisse Infrastruktur. Ja, dafür braucht man halt auf Seiten des Dienstanbieters, auf Seiten des Webshops oder des Verwaltungsportals, braucht man halt Zertifikate, man braucht einen sogenannten EID-Server, also eine gewisse Infrastruktur. Und darum hat er auch und hat auch heute noch die Ausweis-App, also die Client-Software, also die Software-Komponente, die auf der Nutzerseite ist oder auf dem mobilen Endgerät heutzutage sogar schon, hat bestimmte Abfragen, einfach um diesen Datenschutz gewährleisten zu können. Ja, und dadurch ist man automatisch und zwangsweise vielleicht nicht ganz so komfortabel wie so eine One-Click-Installation. Und ich finde, das ist ein absoluter Wert damals schon gewesen. Ja, das sind so vielleicht die Infrastrukturkomponenten. Also man braucht auf der Client-Seite, also auf der Nutzerseite braucht man ein Element. Man braucht natürlich einen Kartenleser. Ja, das ist bei Karten nun mal so, um Sicherheit gewährleisten zu können. Und wir brauchen auf Backend, auf Diensteanbieterseite ein Element, um das lauffähig zu kriegen. Aber es ist heutzutage auch kein Hexenwerk, ja. Vielleicht waren wir damals einfach der Zeit so ein bisschen voraus, wenn man sieht, wie so die Anforderungen an Datenschutz, DSGVO und so weiter, auch eine andere Sichtbarkeit auf die Dinge, auf die Prozesse und auf die Daten, die Leute dadurch bekommen haben. Vielleicht wären wir heute an einer anderen Stelle. Da kommen sicherlich noch andere Faktoren zu, aber ich glaube, das wäre vielleicht so ein Punkt, der so ein Treiber hätte sein können, damals schon. Ich wollte nur sagen, da gebe ich euch beiden noch vollkommen recht. Ne? Also zum einen die Terminal Authentication, also dass die Relying Party, der Dienstanbieter, erstmal sagt, wer bin ich überhaupt und was darf ich? Und der Chip das dann enforced und kontrolliert. Und auf der anderen Seite, dass wir eben halt mit diesem Konzept wohl der Zeit auch einfach voraus waren. Ja, also bin ich komplett bei euch an der Stelle. Und das sind auch Dinge, die wir versuchen heute auch aufrecht zu erhalten, dass uns das nicht verloren geht. Ne? Weil gerade diese neuen Konzepte, Jens, was du gerade ansprachst, da ist das zum Beispiel ja gar nicht implementiert. Na, da kann dann halt jeder reingreifen. Insofern war das schon nicht verkehrt. Und gerade auch diese SSI-Prinzipien mal völlig losgelöst, ja, die sagen ja auch, dass man auf der Gegenseite eine Relying Party Authentication haben soll. Ja, dass also jemand erstmal auch nachweist, wo gehen die Daten hin, damit ich also so eine Datenschutzerklärung auch einfach mal überprüfen könnte, zu sagen, alles klar, die sind also dort verarbeitet worden und nicht irgendwo. Ne? Ja, was ich ja aus User-Sicht so ziemlich cool finde, ist, dass du hast vorhin schon SSI-Regeln gesagt. Ich kann als User genau freigeben, welche Daten das Gegenüber jetzt von mir bekommen kann oder bekommen soll. Gut, manchmal werden die Dienste dann nicht funktionieren, aber ich kann deutlich sagen, diese Daten kann das Gegenüber bekommen. Und noch viel cooler fand ich schon von Anfang an, dass die entsprechenden Berechtigungszertifikate genauso ausgestellt werden konnten. Also wenn ich nur eine Altersverifikation brauche, habe ich natürlich nur ein Berechtigungszertifikat als Anbieter bekommen, wo nur eine Altersverifikation stattfindet. Oder wenn ich so ein Nutzerkonto aufgebaut habe, dann konnte ich natürlich alles einmal auslesen. Ja, also darum bin auf jeden Fall bei euch. Sicher ein Stück zu früh, aber ich habe auch viele häufig darüber nachgedacht. Ja, warum war das eigentlich nicht so erfolgreich, wie wir 2008, 2009, 2010, wo wir ja alle gemeinsam, wie wir hier heute sitzen, eine Menge Herzblut reingegeben haben und auch eine Menge freiwilliger Überstunden, einfach weil wir an das Projekt geglaubt haben. Und ich glaube, das wäre zu einfach zu sagen, wir waren zu früh. Ja? Und weil wenn wir heute gucken, die Menschen sind ja schon bereit, für bestimmte Dienste auch Daten zu geben und denken im Zweifel sogar gar nicht drüber nach. Also darum, für mich ist auch eine Erkenntnis gewesen, nicht 2010 und 2011, aber so im Nachhinein, dass auch die Verwaltung hätte mit gutem Beispiel viel stärker vorangehen müssen. Man sagte mal so schön, eat your own dog food, ja, esse dein eigenes Essen, bevor du es versuchst, irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und es ist dahingehend erstaunlich und auch ein Stück, ja, für mich enttäuschend als Enthusiast aus 2010, warum immer noch so wenig Verwaltungen und auch gerade die federführende Behörde so wenig damit umgesetzt hat. Ja, und das hätte man gleich 2010, 2011 angehen können. Und anstatt immer zu sagen, hey, du musst und hey, Bank, mach doch auch mit, hätte man durchaus auch mal sagen können, hey, wir setzen einfach unsere Dienste um. Also das ist für mich so ein Learning, weil und der zweite, der geht damit einher, wenn die Leute sehen, sie haben einen Vorteil dadurch. Und das haben wir jetzt, nehmen wir das Beispiel Elster. Ja, wie viele Leute machen mittlerweile Elster elektronisch, weil sie einen extremen Mehrwert haben, weil sie einfach viele Sachen darüber abwickeln können. Und hätte man den Personalausweis bei bestimmten Diensten angewendet, auch in der Verwaltung, jetzt an Beantragung polizeiliches Führungszeugnis, dann wäre das viel schneller, viel intensiver auch genutzt worden. Also das sind für mich auch die Learnings, die wir damals hätten anders auch betrachten können und müssen. Also nicht nur Usability ist das der Faktor, sondern halt auch wirklich, was kann der Enduser damit am Ende machen? Ja. Stimme ich dir komplett zu, Jens. Ich glaube trotzdem, dass das von dir angesprochene Thema der Usability damals fast noch ein Killer war für uns alle. Das war ja ein doch sehr vom BSI getriebenes Projekt, wo mehr auf Sicherheit geachtet wurde als auf das Thema Usability. Ich weiß nicht, wer von euch mit dabei war. Ich erinnere mich an so eine legendäre Pizza-Party kurz vor Toreschluss. Ich glaube, war kurz vor der CeBIT oder so, wo wir noch die GUI dann gebastelt hatten oder so mit Marian und anderen. Christian, ich glaube, da saßt du auch mit im Raum. Also so Kleinigkeiten. Klar war es ein Riesenprojekt und wie du sagst, alle voller Enthusiasmus und viele, viele Überstunden. Aber dann waren es so Kleinigkeiten. Und ich glaube, so Usability, ich meine, das haben wir jetzt alle gelernt in den letzten Jahren, wenn man auf Apple guckt und so weiter, das ist schon echt der Faktor, der die Leute dann zu den Produkten reißt oder hintreibt. Und allein dieser Umstieg damals mit dem Kartenlesen und so, es ging halt nicht anders, aber oh Jens, ich glaube, du hast irgendwie vor 2, 3 Jahren mal gesagt, du hast noch 2 Kisten Kartenleser im Keller oder so. Man ist ja so, wir haben alle dran geglaubt und wie die Jahre. Wir haben alle noch Kartenleser im Keller. Diverse Modelle zu Hause rumliegen. Ja, das stimmt, ja. Ich bin nur wirklich auch ganz selbstkritisch immer wieder überlegt, hey, wir hatten alle so eine Begeisterung und wir haben so stark dran geglaubt, ja, wo war eigentlich, und es gibt aber nicht den einen Faktor, es war einfach ein Zusammenspiel von vielen Themen. Und wir sehen aber heute, wie brutal wichtig dieses Thema ist und war und wie vielleicht auch andere Länder, und da bin ich wieder bei dem Learning, ist auch ein Stück vielleicht anders rangegangen sind und heute erfolgreicher, weil was Deutschland er versucht hat mit dem neuen Personalausweis, mit der Chip-Funktion, ist von null auf zu einer richtig coolen, super sicheren Lösung zu kommen. Und wie du sagst, Dirk, dann wurde halt noch das Fenster eingeblendet, dann wurde noch das und dann musste man hier nochmal und dann musste auch noch eine Sicherheitsmeldung kommen, wenn man die Karte länger als 5 Sekunden auf dem Kartenleser liegen hat lassen. Und andere Länder haben halt einfach irgendwie per Brief Username, Passwort versendet und gesagt, das ist übrigens unser Einstieg in die hoheitliche EID und haben sich dann weiterentwickelt. Und das ist auch, und so haben übrigens die Firmen machen das auch, ja. Die fangen, die großen Firmen sind jetzt auch alle dabei, auf 2-Faktor sukzessive umzusteigen und hätten aber das vor 10, 15 Jahren nie gemacht. Und also da hätten wir viel, viel lernen können. Aber wird spannend, wie es halt jetzt weitergeht da. Aber Thorsten, du hast gefragt, wie alles anfing. Und ich erinnere mich an so ein Treffen, Hauptstadt, Repräsentanz der Telekom. Und da saßen so verschiedenste Interessenvertreter zusammen in so einem riesen Saal und haben so Anwendungsszenarien diskutiert. Und da waren noch so Sachen mit dabei, wie die Geldinstitute, die EID dann auf ihre Geldkarte bekommen wollten. Ich glaube, in Estland funktioniert es. Das Gesundheitsministerium mit der Health-Karte da, ich weiß es, Gesundheitskarte war mit dabei. Und da waren wirklich super Anwendungsszenarien und dann ist es aber irgendwie so, dann waren die alle aus dem Raum raus. Es gab 2 oder 3 solcher Treffen und zum Schluss blieb dann nur Führungszeugnis. Das war dieser Anwendungstest der großen 30, was du meinst, ne? Also da bin ich ja dann auch dazu gestoßen, weil wir zum Beispiel für Fujitsu, der Thomas Waloschke, den gibt's ja auch noch. Und Thomas hat uns damals dazu geholt, dass wir halt den Ausweis in den Webshop einbauen, sodass du halt deinen neuen Fujitsu-Rechner auf Rechnung kaufen kannst und dann halt einfach die korrekte Anschrift, damit das halt ein gewisses Vertrauen hat, einfach über den Ausweis mitteilst, ne? Aber das ist dann auch nicht weiter verfolgt worden, ne? Das war so der damalige Aufschlag. Also Ideen gab es da unheimlich viele. Das ist dann halt auch, glaube ich, auch an dem Punkt, was Jens schon ansprach, ne, mit der Komplexität der Infrastruktur. Man braucht ein EID-Server, Berechtigungszertifikat etc. Und dann muss man das ja auch alles aufrechterhalten. Ne? Wenn man seine TLS-Zertifikate aktualisiert, dann muss man das wieder an dem Berechtigungszertifikat verknüpfen und dann muss man seine Datenschutzerklärung aktuell halten. Ich glaube, das hat auch viele abgeschreckt über die Zeit. Ja, und vielleicht nochmal mit zum Anfang, genau die 30 im Anwendungstest. Also das waren ja schon die richtigen Ideen. Es war also auch schon klar, auch im Bundesinnenministerium, damals mit Andreas Reisen, war ja schon die Erkenntnis ganz klar, wir müssen von Anfang an auch die Wirtschaft und wichtige Schlüsselspieler mit dazu holen. Und es wurden ja in einer ersten Phase 30 Diensteanbieter ausgewählt. Und da war sowas dabei wie Lotto Hessen, ich glaube 2, 3 Versicherungen. Es war auch hier SIZ damals, die Sparkassen IT, also es waren schon echt spannende Player mit dabei, ja. Und dann waren in der Hochphase des sogenannten Anwendungstests, also es lief alles vor 2010, weil die Idee war, wenn der Ausweis rauskommt, noch bei damals wurden ja sogar noch 1,2 Millionen Kartenleser kostenfrei über bestimmte Aktionen, teilweise in Zeitschriften und so weiter, auch an den Mann und die Frau gebracht. Die Idee war immer, zum Stichtag schon so viel wie möglich Anwendungen draußen zu haben. Und in der Hochphase dieses sogenannten Anwendungstestes waren über 200 Firmen und Verwaltungen involviert. Aber wie du gesagt hast, Christian, schlussendlich, dann wäre es wirklich online gegangen. Und dann waren es die Kleinigkeiten. Und das war auch das, worauf Dirk referenziert hat. Dann war es im Endeffekt die Kleinigkeit, der eine wollte halt, brauchte unbedingt das Datenfeld X und der andere wollte unbedingt das in seine Anwendung einbauen um Y. Also jeder hatte verständlicherweise seinen eigenen Use Case und seine eigene Usability und seine eigenen Datenfelder und Bedürfnisse im Hintergrund. Und man war damals sehr restriktiv, was ich versucht habe, teilweise auch immer zu verstehen. Es gibt natürlich diese Datenschutzbedarfe aber umso wichtiger oder was ich damals schon immer gesagt habe, naja, nicht, dass wir heute zu restriktiv sind und irgendwann 5 oder 10 Jahre später, weil der Bedarf so riesig ist, dass wir dann alles fallen lassen und nichts mehr von dem überbleibt. Also auch im Nachhinein kann man das einfach sagen, ein bisschen mehr Kompromiss vor 10 Jahren hätte uns viel geholfen und wir wären wahrscheinlich gefühlt um einiges datenschutzfreundlicher, als wir heute sind mit den derzeitigen diskutierten Technologien und Ansätzen. Und der Playboy hätte eigentlich von Anfang an dabei sein müssen, weil mit Schaukelvideos kann man solche Technologien schnell durchsetzen. War sogar auch. Es gab einen Anbieter für Erwachsenenanwendungen, war auch mit dabei. Ja. Also ganz am Anfang war bei der Vorstellung, hatte sich doch auch Air Berlin noch beworben. Kennt heute auch keine Sau mehr. Stimmt, Air Berlin war dabei, ja. Wir hatten ja gehofft, dass wir alle auch die roten Herzchen kriegen. Ja, auf jedem Flug noch ein zweites dazu. Stimmt, Air Berlin war ganz am Anfang. Ja, das habe ich verstanden. Genau, ja. Genau. Nee, aber einfach so Kleinigkeiten auch. Das ist mir neulich wieder aufgefallen. Ich war ja auch wie Jens jemand, der relativ früh dann sich den N-Parsula geholt hat und der dann auch vor ein paar Monaten, Wochen, Jahren abgelaufen ist und dann musste wieder neu. Und die gleiche Diskussion hier im Bürgeramt, die man 2010 oder 2011 oder 2012 geführt hat, hast du jetzt wieder. Also so dieses Thema Fortbildung im Bürgeramt, warum soll ich den nehmen? Gleich null. Also damals war es, glaube ich, so, dass die Kollegen von der Bundesdruckerei dann mit irgendwelchen PowerPoints noch schnell durch die Einwohnermeldeämter, durch die Meldestellen gerannt sind. Sehr schön, Christian, ich sehe es gerade. und die Leute da versucht haben, fit zu machen, aber für die Leute oder für die Mitarbeiter in den Einwohnermeldeämtern war es ja ein Mehraufwand. Also warum sollten die da hinführen und dich begeistern für diese für sie doch sehr skurrile Tätigkeit oder Applikation? Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn du da nachfragst, dann kriegst du immer noch den gleichen Flyer. Ich glaube, Jens, den habt ihr damals noch gemacht. Der ist jetzt in Schwarz-Weiß kopiert, nicht mehr in Grün und Farbe wie früher. Aber ja, eigentlich, Harald Schmidt hat irgendwann mal gesagt, was würde Luther sagen, wenn er jetzt nach Wittenberg kommt? Boah, hat sich ja nichts verändert. Was nicht stimmt, Wittenberg ist total schön geworden. Aber beim Personalausweis hat sich fast nichts verändert. Zumindest bei der Beratung in den Einwohnermeldeämtern. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass so in den Anfangszeiten, ich bin ja auch in der Firma, die eins der ersten EID-Zertifikate bekommen hat, was uns immer wieder in die Falle hat tappen lassen. Wir waren mit die Ersten, die sie verlängern mussten und so weiter und so weiter, weil die Prozesse einfach nach und nach gewachsen sind. Und deswegen waren wir ja, wie wir alle hier quasi im Podcast, waren wir alle auf der CeBIT. Für die Jüngeren unter euch, das war mal eine IT-Messe. und da war ganz viel Interesse da. Also da waren ja sehr viele Verwaltungen auch da und auch Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich Interesse dran hatten und gefragt haben. Also die haben ja quasi uns die Bude eingerannt am Anfang. Ja, diese Schlangen dann auf der CeBIT, das war schon erstaunlich. Und also mir fallen jetzt auch gerade noch so viele kleine Geschichten ein, ja, wie viel Energie auch da reingesteckt worden ist. Also wer sich mal, wird ja auch auf dem neuen noch sein, oder? Auf dem jetzt, seit 2020, es wurde ja sogar ein Logo entwickelt, ja, für diese EID-Ausweisfunktion. Christian, ist die noch auf dem neuen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist ja, sind ja so zwei Halbkreise, ja, einer grün, einer blau, und die sind nicht zusammen. Ja, die sind mit Absicht, haben die so einen kleinen Spalt. Ja, und das soll symbolisieren die virtuelle Welt und die reale Welt, wie die langsam durch diese EID-Funktion, durch die elektronische Identität zusammenwachsen. Ja, also da sieht man nur mal so eine kleine Geschichte, wie viele Menschen sich da wirklich mit viel Herzblut auch dafür engagiert haben und sich Gedanken gemacht haben. Und ich weiß noch jetzt, Dirk, wo du es mit dem Flyer gesagt hast, die Bundesdruckerei hat damals auch für die Ämter so richtig coole Filme gedreht. Ja, ich weiß nicht, wer diese Filme kennt. Das ist noch so auf CD. Ja. Die laufen gar nicht mehr wahrscheinlich. Aber das ultra komisch, auch wirklich so amüsant aufbereitet, wie dann halt im Dialog erklärt wird, warum diese EID-Funktion sinnvoll ist und wo der Fingerabdruck gespeichert wird, wie der verwendet wird und wie das alles funktioniert. Also insgesamt schon echt tolle Zeit sozusagen gewesen eigentlich. Ja. Trotzdem glaube ich, dass in dem Thema in dem Themenfeld Kommunikation definitiv Nachholbedarf war. Ich erinnere mich, dass zum 1.11. damals gab es so ein paar großflächige Anzeigen, so im Stern, im Spiegel oder so, dann auch in der Süddeutschen. Das ging so ein paar Tage, aber dann war auch Schluss. Mhm. Es gab die Flyer, es gab Ah, was war denn mit dem Video? Da war doch irgendwas mit einem Video, was einen ganz blöden Beigeschmack hatte. Und ein Video mussten wir noch zurücknehmen. Nee, es gab mal ein cooles Foto. Es gab ein cooles Foto, was die Agentur damals dem BMI vorgestellt hat. Das darf ich ja, das ist ja sicher verjährt, ja. Aber das waren dann so die Einsatzmöglichkeiten des neuen Ausweises. Und wir wissen ja, das ist eine Chipkarte. Und dann war so ein Foto, wie jemand mit dem Ausweis hinten so ein Nummernschild abschraubt, ja. Also so eine coolen Sachen waren, ja. Also doch schon eher, doch schon IKFZ. Genau, das waren die ersten Schritte dahin, ja. Ja, aber weil wir gerade über Kommunikation sprechen, was mir tatsächlich gefehlt hat, ist die Breitenkommunikation. Wir haben mal vor vielen Jahren, ihr werdet euch auch erinnern, mal aus 4 Postleitzahlen 5 gemacht. Da hatten wir ein Maskottchen für entwickelt, was monatelang über die Bildschirme flatterte und in allen möglichen Zeitungen Riesenanzeigen hatte. Warum machen wir das nicht für so eine wirklich wichtige Infrastruktur wie den Personalausweis? Das hätte viel mehr auch bewirkt in der Wirtschaft. Die hätten gesagt, Mensch, das Ding ist ja wirklich was, vielleicht sollten wir uns doch damit beschäftigen. Ja, oder denk mal an diese E-Post-Geschichte. Ja, ich glaube, hat doch jeder von uns bestimmt sich so einen E-Post-Account machen lassen. Ja, ich hatte ja auch mal kurzfristig einen DE-Mail-Account, aber gut, da müssen wir, glaube ich, gar nicht länger drüber reden. Ja, ich bin bei dir, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da erzählte mir sogar irgendein Freund, dass er damals, die haben sogar in Kinos mal Werbespots geschaltet, irgendwie ganz kurz. So, und der war halt jetzt Silvester oder irgendwie Ende des Jahres 2010 im Kino und hat einen Werbespot gesehen. Aber die Problematik ist doch, wenn du einen Werbespot siehst und dann auf die Adresse gehst, personalausweisportal.de, und dann suchst, ich will was mit dem machen, und du kannst nichts machen, dann ist die Enttäuschung ja noch größer. Das heißt, für mich bringt ja, und das war beim E-Post ja genauso, du hattest dann so eine E-Post-Adresse, konntest aber faktisch damit nichts machen. Und dann ist das eher kontraproduktiv. Also daher hätte das begleitet sein müssen mit coolen Anwendungen. Bin ich wieder bei dem Thema Anwendungen. Ja. Und ich glaube, wenn du die E-Mail sagst, die Kollegin, die die E-Mail entwickelt hat und der Kollege, der den Personalausweis entwickelt hat, also die Architekturen, die saßen auf einem Flur und haben trotzdem nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, da hätte man, also irgendwann so kurz vertuscht, dass ich, oh Mensch, da kann ich ja die E-Mail nutzen, um mein Perso mich damit anzumelden oder so. Da war das Kind aber schon im Brunnen. Also ich glaube, dass man diese beiden Architekturen auch definitiv stärker hätte zusammenbringen können, wenn man miteinander gesprochen hätte. Ja, ich hätte auch ein S-MIME-Key mit auf mein Perso speichern können und damit quasi E-Mails signieren und verschlüsseln. Ja. Hätte man auch machen können, hätte man Infrastruktur gespart. Ja, es gibt das Bit für Install Certificate, was nicht das QES-Zertifikat ist. Das war theoretisch vorgesehen. Aber das ist dann halt tatsächlich auch nicht gekommen. Also was man dann hatte, war das QES-Zertifikat, was dann drauf ging. Aber da war es dann ja auch so, dass ja der Ausweis Elliptic Curve Cryptography verwendet hat und die ganzen Office-Tools, Adobe Reader etc. waren alle noch auf RSA-Keys getrimmt. Das heißt, die konnten dann einfach die Signaturen nicht lesen. Und deswegen hat das eben halt auch keine Anwendung gefunden. Inzwischen gibt es ja auch niemanden mehr, der da als Issuer tätig ist. Ne? Also die Bundesdruckerei gibt ja auch keine Zertifikate mehr aus, die auf dem Ausweis liegen. Ja, ich habe die, glaube ich, 3 oder 4 Mal gekauft, diese QES. Also für die Euro. Jüngeren vielleicht? Ja. Für die Jüngeren, QES heißt qualifizierte elektronische Signatur, ne? Genau, aber das heißt ja immer noch. Ja, aber es nutzt ja, also wenige nutzen es. Aber was ist denn jetzt passiert, seitdem der gelauncht wurde, der Personalausweis? Hat sich da ein bisschen was an der Infrastruktur geändert? Hat es sich weiterentwickelt? Gibt es mehr Anwendungen? Ja, also ein wichtiger Teil war vielleicht 2017 passiert, also auch deutlich zu spät. Das war dann so der Punkt, dass man Identifizierungsdiensteanbieter sein konnte. Ich weiß noch, dass wir die Idee ganz am Anfang diskutiert haben, auch so 2009, 2010, also mit Klaus Wolter zum Beispiel. Und damals war das auch einfach im Gesetz nicht vorgesehen, ja, dass also jemand diesen ganzen Infrastrukturteil abbildet als Identifizierungsdiensteanbieter, sich darum kümmert, dass der EID-Server läuft, dafür sorgt, dass da Performance ist und auch das ganze UI alles macht, ja, die ganze Wartung. Und dann einfach nur als auslesende Stelle für einen anderen, also zum Beispiel eine Bank, eine Versicherer, tätig wird. Ne, die Daten selber nicht speichert, sondern einfach rüberreicht. Und das hätte wahrscheinlich auch gerade am Anfang schon, das ist gerade das Thema Kompromisse, ja, viel geholfen, damals die Dienstanbieter in der Infrastruktur zu halten oder auch neu zu gewinnen, ja, weil eben halt der Aufwand geringer geworden ist. Oder auch eine Funktion, die wir auch erst seitdem haben, das vor Ort auslesen. Wenn ich meine PIN gar nicht kenne, aber jetzt zum Beispiel zu einer Krankenkasse gehe oder Bürgeramt, Lotto-Kiosk, wie auch immer, und möchte dort mich identifizieren, ja, entweder zur Spielerprüfung, Altersverifikation oder eben halt einfach einen digitalen Prozess anzustoßen, dann kann ich einfach die Card Access Number nehmen, also die Zahl, die vorne rechts unten draufsteht, die 6 Ziffern, und dort in Lesegerät stecken, genau die eingeben und dann habe ich diese Vorortidentifizierung. Ne? Das haben wir auch erst durch langes Lernen und Versuche irgendwie die Tore zu öffnen, reinbekommen. Hat damals alles nicht existiert. Ja, aber geh doch mal auf die Straße und frag, ob jemand weiß, was das für eine Nummer ist. Die sagen, ja, das ist die Ausweisnummer. Also wenn du irgendwo eine Ausweisnummer abfragst, musst du dazu schreiben, dass die mit einem Buchstaben beginnt. Das ist ja, was Dirk sagte, ne? Was in diesem schwarz-weiß kopierten Heftchen jetzt drinsteht. Ja, allein der Brief, den du damals bekommen hast, ich habe den jetzt, glaube ich, gar nicht mehr durchgelesen, aber damit du es ganz aktivieren kannst, das war ja auch ein Beamtendeutsch, da haben sich damals noch die Leute vom Hasso-Plattner-Institut, glaube ich, drüber gesetzt und haben den nochmal neu geschrieben, Jens, oder? Also irgendwie, es war schon nicht ganz rund. Aber so, wo du es eben sagst, Christian, dieses Auslesen vor Ort. Ich meine, in der Pilotphase war es ja auch so, dass die Leute Angst hatten, was da alles ausgelesen werden darf aus dem Personalausweis. Dann gab es auch, Jens, bei euch dieses Tool, das mal gezeigt hat, was aus... Und es konnte ja nicht mehr ausgelesen werden, als tatsächlich drauf war. Das war der Irrwitz. Was haben wir für Diskussionen mit den Datenschutz? Ja, wir haben da mal eine Anwendung gebaut, die in so Online-Portalen waren. Das, was jetzt in der Ausweis-App drin ist, sowas haben wir mal gebaut, das ist in Bayern wie warme Semmeln weggegangen. Das hat sogar mal das BSI eine Zeit lang von uns genutzt, damit man einfach mal gucken konnte, was auf seinem Ausweis gespeichert ist für Daten. Ja, ich denke aber auch, die Änderung des Ausweisgesetzes war sicher ein Sprung nach vorne. Da habe ich sogar noch 2017 in der Fragestunde des Ausschusses durfte ich noch meinen Beitrag leisten und erläutern, warum ich das sinnvoll finde, bestimmte Aspekte. 2017 war das, ja, das ist ja gefühlt, ja, das sind 7 Jahre nach der Einführung. Ja, ich meine, was wir konstatieren können, jeder, der jetzt einen Ausweis hat, hat so einen elektronischen mit Chip. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, wie viel davon aktiviert haben, aber spätestens jetzt seit 2017 sind ja alle automatisch aktiviert, also sind auch schon wieder 5 Jahre her. Also haben wir ja schon ein großes Potenzial. Wenn man sich anschaut, dass dieses Thema Nutzerkonten, was ja in der Verwaltung sehr umtriebig ist, also eigentlich, ich glaube, fast jedes größere Portal hat ja mittlerweile ein Nutzerkonto oder zumindest alle öffentlichen Dienstleister bieten das ein oder andere Nutzerkonto an, wo ja eigentlich out of the box auch schon die Personalausweisanmeldung mit dabei ist. Ich kenne jetzt aber keine aktuellen Zahlen, ja, wie viel das wirklich genutzt wird, weil nur des Einloggen Willens, warum soll ich einen Ausweis nehmen? Die Diensteanbieter, die privaten Diensteanbieter, die ich noch kannte, eine Hook24 beispielsweise hatte das, die haben das dann abgeschaltet irgendwann, weil einfach die Mehrwerte gegenüber dem Pflegeaufwand, also wenn sich halt nur ein paar tausend Leute darüber anmelden, warum soll ich das noch einfach betreiben als weitere Lösung? Das heißt, aus meiner Sicht, wenn man will, dass das ein Erfolg wird, und ich glaube nach wie vor, dass es ein Stück notwendig ist, dass wir eine hoheitliche Identität haben, weil das ist für mich die eigentliche Diskussion. Braucht der Staat oder hat der Staat die Aufgabe, eine Identität auch für den virtuellen Raum zu schaffen? Und ich glaube, dass ja, hat er. Darüber kann man trefflich streiten und diskutieren. Aus meiner Überzeugung können wir es nicht nur den privaten Anbietern überlassen, die Identifikation zu übernehmen. Aber wenn dem dann so ist, dann wäre es jetzt spätestens an der Zeit, und es gibt ja da Projekte und Ideen, das wieder voranzutreiben und dann sowohl eine mobile Lösung, also mit entsprechenden Secure Element auf dem mobilen Endgerät, aber auch kartenbasiert Und vielleicht sogar noch eine Soft-Token-Variante, also dass wir da möglichst breit eigentlich aktiv ist, dass man die Leute und die Menschen erstmal begeistert dafür und sagt, hey, es gibt Anwendungen und dann über die Zeit das einfach etabliert. Das ist aus meiner Sicht unabdingbar und sollten wir alle fördern. Warum, Jens, warum muss der Staat auch in der virtuellen Welt so eine Identitätsfunktion zur Verfügung stellen? Naja, aus meiner Sicht muss, oder was heißt muss, ist immer so ein großes Wort, ja, es ist, sollte der Bürger, die Bürgerin die Wahl haben, auch einen nicht privaten Anbieter zur Identifikation in der virtuellen Welt wählen zu können. Ja, aber wie, also das, wie gesagt, da kann man trefflich drüber diskutieren. Aus meiner Sicht hat der Staat die Aufgabe, hier eine Option anbieten zu können. Und wahrscheinlich und so im Nachhinein ist das auch die Aufgabe dieses, so sehe ich die Aufgabe dieses Ausweisdokumentes. Ihr erinnert euch vielleicht, 2010 war ja der Slogan der EID einer für alle. Ja, da war immer so die Idee, der Ausweis wird zukünftig jetzt überall verwendet und wird sozusagen den Schlüsselbund ersetzen. Ja, und aus meiner Sicht, 10 Jahre später, ist das eigentlich ein falscher Ansatz gewesen. Aus meiner Sicht ist der Ausweis wahrscheinlich in vielen Fällen der Erstidentifikator, der eine hohe Vertrauensbasis schafft. Und dann generiert man aus diesem Ausweis heraus verschiedene Teilidentitäten. Ja, dann habe ich halt einen Ausweis für meine Videothek, hätte ich fast gesagt. Sieht man, in welchem wann ich stehen geblieben bin beim Ausweis. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also fürs Sportstudio und so weiter. Das wäre, glaube ich, der optimale Use Case. Ja. Ich finde die Idee, die du eben vorgetragen hast, Jens, echt großartig. Und damals war halt wirklich dieser andere Ansatz, dass man sagt, okay, einer für alle oder da hat sich viel getan und viel auch gewandelt in den Erkenntnissen. Die Frage ist, Christian, kriegt man so eine Sachen, die man jetzt als Erkenntnis gewonnen hat, in diese neuen Projekte mit rein? Also das ist schon das Ziel, also genau möglichst viel davon zu lernen, was früher halt auch uns daran gehindert hat, sinnvolle Integrationen in die ganzen Anwendungen hinzubekommen und auch Use Cases zu haben, die von der Anwendbarkeit, also tatsächlich Usability, User Experience her einfach zu kompliziert waren. Und man hat auch gesehen, dass es zwischendrin in den Jahren, also 2014 zum Beispiel mit FIDO und auch etwas später dann noch mit OIDC, Bestrebungen gab, die tatsächlich also weltweit auch von großen Konzernen getätigt worden sind zum Thema Zwei-Faktor-Authentisierung oder auch wie tausche ich Daten miteinander aus. Das ist OpenID Connect, ein Protokoll gewesen, was man früher halt auch eher oder weniger ja fast verabscheut hat. Ne? Also das nicht irgendwie OpenID gesagt hat, ist das BSI sofort den Baum hoch. Und heute ist es so, dass man aber weiß, okay, OpenID Connect kann ich verwenden, das ist in viel Standardsoftware drin. Und wenn man jetzt so einen Identifizierungsdienst hat, dann kann der das zentral vernünftig regeln in modern und die Dienstanbieter koppeln sich einfach mit OpenID Connect an und das sieht inzwischen so aus, dass man einfach nur so eine Konfigurations-URL in eine Standardsoftware einträgt und sagt, konfiguriere dich jetzt und dann hat man plötzlich den Ausweis drin mit seinem jeweiligen Dienstanbieter. Aber auch das, was Jens schon sagte mit Soft Token und Secure Elements sind ja auch genau diese Dinge, weil ihr erinnert euch ja sicherlich auch noch, ne, als wir dann uns gefreut haben, dass die Entscheidung auf NFC im Ausweis total cool war, weil die Telefone dann NFC mitbrachten. Aber was das für ein Gefummel war und wie lange das auch dauerte, bis dann auch die Software-Stacks in den Telefonen auch dann dieses Extended Length konnten, ne? Weil der Ausweis ja Daten mit längeren Datenstrukturen als 255 Byte übertragen muss. Das konnten die Telefone dann halt nicht. Das Xperia M war dann mal so das Erste, was wir mit viel Arbeit zusammen mit Sony Ericsson in die Richtung getrieben hatten, dass es ging. Aber auch heute ist es noch so, dass halt eine gute Antenne eine Rolle spielt und sobald ich eine Hülle habe oder zum Beispiel metallische Aufkleber da drauf, dann beeinflussen die das Feld und dann habe ich eben halt keine stabile Kommunikation mehr. Und dann wird es eben halt auch wieder für Nutzer anstrengend, so wie halte ich jetzt den Ausweis dahinter weg? Diese ganze Verrenkung, die wir früher gemacht haben, zu gucken, wann wird er denn jetzt erkannt und dann gibt man die PIN ein und dann bricht die Verbindung ab, weil dann doch nicht die Energie gereicht hat, die dann durchkam. Und Das sind so Aspekte, die natürlich einmal mit der SQL-Element-Thematik gelöst werden sollen. Ich hatte mit Marian damals 2014 angefangen, so die ersten Diskussionen mal zu führen. Wir haben dann die Trusted Mobile Wallet mal gebaut auf Basis von der BMI Perso-App, wo wir den Ausweis einfach komplett in Software liegen hatten. Ne? Und das ist tatsächlich auch eingegangen in die Smart EID. Die sieht halt nicht nur Secure Elements vor, die dann auch das IDAS Level High, also das Höchste vom Höchsten, garantieren sollen, sondern auch eine Variante für Substantial, die dann einfach den Schlüssel in den Hardware-Keystore des Geräts legt. Ne? Also der Hardware-Keystore ist halt eine API vom Betriebssystem, die halt schon sicherer ist, als das einfach in der App liegen zu lassen. Also es wäre fatal, wenn das einfach nur in der Applikation liegt, weil dann kann jeder Trojaner den Schlüssel rausholen, dann kann ich Identitätsdiebstahl beginnen. Und wenn ich das aber so in den Hardware-Keystore lege, habe ich schon ein bisschen mehr. Nachteil ist bei den Hardware-Keystores noch, die sind selten bis ins letzte Detail dokumentiert und schon gar nicht zertifiziert aktuell. Ja, und deswegen kann man da kein IDAS Level High draus machen, weil dafür müsste das erstmal gesetzt sein. Aber tatsächlich, dass man diese Geräteabdeckung damit vergrößern kann und auch ganz viele Use Cases mit Substantial erschlagen kann, das ist so eine ganz neue Lehre an der Stelle, ne, die man auch jetzt umsetzt und auch mit rausbringt. Und auch bei den Secure Elements wird es Bewegung geben. Da merkt man auch, dass ringsrum auf der gesamten Erde sich was tut. Unter anderem hat auch die Google letztes Jahr im Mai gesagt, wir haben jetzt die Android Secure Element Ready Alliance. Und mit der Ankündigung an alle Android-Gerätehersteller, Leute, baut bitte so einen Security-Chip ein, der dann auch vom Betriebssystem mit einer einheitlichen API verfügbar gemacht wird, damit man genau solche Dinge da reinbringen kann. Na, und auch Apple denkt drüber nach. Die werden jetzt zwar nicht das Ding öffnen, sodass dann alle irgendwie ihre eigenen ID-Systeme da reinbringen können, aber Apple überlegt halt auch zu sagen, okay, wir bauen das, wir halten uns an so bestimmte Standards, also IDAS Token zum Beispiel, na, und integrieren das da rein und dann habe ich halt meine EID auch in einem Apple-Gerät drin. Und das ist, glaube ich, auch so darauf zurückzuführen, dass so diese Idee, die dahinter steckt, auch überall in den Köpfen erstmal ankommen musste und sich inzwischen aber auch dort eben verfestigt. Das heißt, wir waren tatsächlich damals mit diesem neuen Personalausweis, mit dem E-Perso, so weit vorn, dass wir jetzt erst quasi eingeholt werden von der Technologie, dass es einfach anwendbar ist. Kann man so sagen, ja. Was wir bei der qualifizierten Signatur bis heute nicht geschafft haben. Auch wieder wahr. Ich hatte heute erst wieder eine Anfrage für eine Fernsignatur. Eine Anfrage, ach, ja. Das ist schön, ja. Baut hier ein ganzes Businessmodell drauf wahrscheinlich, oder? Auf die eine Anfrage jetzt. Ja, genau. Nein, Scherz beiseite. Ja, das ist natürlich dann immer spannend, was jetzt heutzutage mit ganz anderer Rechenpower, mit ganz anderen Möglichkeiten, ich meine, heutzutage hat jeder mindestens ein Smartphone, ja, was einfach möglich ist und was vor allen Dingen, und jetzt natürlich durch Corona, wir haben heute noch nicht einmal Corona erwähnt, ist ja sozusagen Pflichtwort irgendwo in jeder Diskussion heute, haben wir wenigstens einmal erwähnt jetzt, hat ja auch nochmal dazu beigetragen, dass viel mehr Menschen, und das zeigen ja auch alle Studien, alle Erwartungen, auch an die Verwaltung, dass der Druck auf die Verwaltung enorm zugenommen hat, nicht einfach nur Termine, was ja in Berlin schon schwer ist, Termine im Bürgeramt zu bekommen, sondern auch halt online und rein elektronisch oder digital die Dienstleistungen anzubieten. Und da spielt natürlich eine elektronische Identität, die möglichst breit verfügbar ist und einfach nutzbar, eine extrem wichtige Rolle. Der Personalausweis hat ja Trust Level High nach eIDAS. Jetzt habe ich ja tagtäglich mit öffentlichen Verwaltungen zu tun. Und Trust Level High gilt ja in Deutschland seit der Änderung des EID-Gesetzes als Unterschrift oder als Schriftform ersetzend. Ist es immer nötig, zumindest sagen das mir die öffentlichen Verwaltungen, es ist gar nicht immer nötig, dass man hier die höchste Vertrauensstufe verwenden muss für eine Antragstellung. Machen wir uns da nicht ein bisschen was kaputt oder sollten wir hier ganz anders kommunizieren? Extrem sensibles Thema. Schriftform erfordern ist ja ewig in der Diskussion und es gab ja auch diverse Gutachten, was man wann ändern muss. Also grundsätzlich vom juristischen Ansatz heißt der Unterschrift, du setzt etwas drunter und hast es nicht nur gelesen, sondern auch zur Kenntnis genommen. Das besagt die Unterschrift. Damit zeichnest du ab, dass du es zur Kenntnis genommen hast. Inwiefern es jetzt bei elektronischen Formularen genauso ist, kann jeder für sich entscheiden. Aber dass wir bei dem Schriftform erfordern, ist sicherlich eine Reform brauchen und die auch schon mehrfach beschlossen wurde. Aber meines Erachtens, so viel ich weiß, nie ganz zu Ende getrieben wurde, Jens. Da bist du, glaube ich, viel, viel näher. Das Problem hat man vor Jahren schon erkannt. Aber ich glaube, bis zum heutigen Tag ist es noch nicht ganz zu Ende umgesetzt worden. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, vom NEGZ, glaube ich, gab es einen Überblick, in welchem Bundesland Normenscreening-Projekte laufen. Also die genau sich das anschauen, welche Gesetze schreiben, Unterschrift, Erfordernis vor, etc. etc. Ich habe mir manchmal den Spaß draus gemacht, Vertreterinnen und Vertreter einfach zu fragen, bei welchen Verwaltungsdienstleistungen ist es wirklich absolut notwendig, eine Unterschrift drunter zu setzen? Wo ist sozusagen die Gefahr eines Missbrauches so hoch, dass man da eine QES, also eine qualifizierte elektronische Signatur, oder eine elektronische EID braucht? Und das mache ich eigentlich seit 10 Jahren immer wieder mal regelmäßig, und die Antworten darauf sind äußerst dürftig. Ja, also meine These ist, also ich habe da mehrere Thesen. Meine erste These ist, immer wenn in der Verwaltungsdienstleistungsbezahlprozesse dabei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass damit Missbrauch getrieben wird, relativ gering. Das heißt, wenn ich für einen Antrag 10 Euro vorher bezahlen muss, dann wird keiner irgendwie freiwillig einen Antrag stellen, wenn er dafür Geld bezahlen muss. Ja. Und dann ist ja immer die Frage, welche sensiblen Daten gibt es? Also wenn ich jetzt eine Mülltonne beantrage, ja, brauche ich für die Beantragung einer Mülltonne eine hohe Sicherheit. Also das, und wenn man das mal durch alle, also unabhängig von dem, was jetzt heutzutage in Gesetzen steht, wenn man da mal durchgehen würde, ja, natürlich gibt es Anwendungen, wo das notwendig ist. Alles im Gesundheitsbereich, wo es um persönliche Daten mit E-Rezept und so, da wäre ich sofort dafür, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Auch im Steuerbereich, ja, kann man sofort sagen, hey, da hat Elster aber eine akzeptable Lösung gefunden, die auch anerkannt ist. So, aber dann wird's polizeiliches Führungszeugnis. Ja, aber da ist es ja sogar so, dass dieses polizeiliche Führungszeugnis erstens Geld kostet und zweitens an die Adresse des Inhabers gesendet wird. Also auch da ist die Gefahr des Missbrauchs überschaubar, ja, weil gut, man könnte es jetzt abfangen und den Briefträger sozusagen vom Rad schubsen und also klar, alles möglich. So und dann, wenn wir dann über die Anzahl der Dienste reden, und das ist ja genau, Thorsten, worauf du so ein bisschen angespielt hast, und dann schauen, okay, was ist die Sinnhaftigkeit der EID? Und für wie viele Use Cases braucht man das, dann ist es überschaubar. Dennoch, wir haben auch Bankanwendungen, wir haben andere Fälle in der virtuellen Welt, wo wir uns sicher identifizieren müssen, und da kann so eine EID-Funktion auch helfen. Aber man sollte es auch nicht überbewerten. Ja, wenn wir mal in Richtung Dänemark, Estland, Schweden gucken, die benutzen ihre EID für alles Mögliche. Also die machen den Unterschied gar nicht. Die benutzen die einfach. Nur wir hier in Deutschland sind hier hyperkorrekt und sagen, das ist das höchste Vertrauensniveau und das brauche ich nicht überall. Warum sagt man nicht einfach, zack, du benutzt den Ausweis, Case Gessen? Auch wenn man es juristisch vielleicht nicht unbedingt braucht zum Papiertonne beantragen oder ähnliches. Also warum legen wir das nicht einfach fest, statt zu überlegen, wo man es überhaupt braucht und wo man es nicht braucht? Also auch das Thema der Daily Use Cases, ne? Genau. Ich glaube, das ist auch so etwas, was mit der verbesserten Usability einhergeht, die wir jetzt zuletzt auch erreicht haben, dass wir in der Lage sind, was Jens auch schon sagte, okay, man kann vielleicht eine Identität ableiten, die dann nicht mehr high ist, aber komplett ausreicht, um halt die Mülltonne zu bestellen, ne? Und dann kommt man in eine Situation rein, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich kann damit mein Login, meinetwegen im Intranet beim Arbeitgeber oder auch in der Verwaltung machen. Ja. Oder was wir zum Beispiel für uns auch überlegt haben, ist ganz einfach Onboarding. Das heißt also, neue Mitarbeiter zu Corona gehen auf eine Webseite, sagen, hey, ich möchte mich jetzt hier bewerben, ne, und es wird konkret, meinetwegen auch schon ein Vorgespräch gewesen. Und dann geht's um das Unterlagen hochladen oder zum Beispiel auch das erste initiale IT-Passwort bekommen. Und dann nimmt man den Ausweis, hin das Handy, geht drauf, PIN eingeben und kann sich dann eben halt dann mit der HR-Abteilung in Verbindung setzen und das Ganze eben halt auch vertraulich, ja, also weil halt klar ist, okay, das ist halt die Person, das kann halt nicht missbraucht werden, würde aber auch Substantial-Niveau vom Prinzip her ausreichen an der Stelle, ne, weil zum Beispiel ein Arbeitsvertrag geht ja dann auch wieder an die Adresse des neuen Mitarbeiters an dem Punkt, ne, und das sind so Sachen, wo, glaube ich, auch noch ein bisschen Bewegung drin ist, die halt dadurch erstmal entstanden ist, dass wir mit der Pandemie überhaupt gemerkt haben, hey, man braucht sowas wie Remote Authentication und man braucht auch Vertrauen dabei. Ja, nicht zuletzt zum Beispiel, um auch Compliance zu erfüllen, ne? Weil wenn der Mitarbeiter dann eine Weile da ist, hat mal sein Passwort vergessen, wie auch immer, braucht einen neuen Rechner, dann komme ich wieder in den Prozess rein. Und wie authentisiere ich den jetzt remote sicher dann in seinem Homeoffice, ne? Und das sind so Dinge, an denen wir halt auch arbeiten, das halt einfacher möglich zu machen und auch gerade mit so einem verringerten Vertrauensniveau, was halt einfacher umsetzbar ist, tatsächlich auch mehr Leute zu erreichen. Also mehr Leute im Sinne auch von mehr Dienstanbieter, weil einfach die Einstiegshürden deutlich niedriger sind. Und auch eine Forderung, die so aus der Community kam, die ist auch auf Twitter diskutiert worden, zum Beispiel die pseudonyme Authentisierung, bei der ich gar keine Personendaten auslese, sondern einfach nur wiedererkenne, dass ich weiß, es ist einfach dieselbe Person, die sich mal mit dem Ausweis registriert hat, auch möglichst zum Beispiel free for private use zu haben, also sprich frei für die einfachen Privatanwender oder für geringe Transaktionszahlen, dass man da gar nicht erst durch einen großen Prozess durch muss, weil wenn ich ein Pseudonym bekomme an der Stelle, wo ich weiß, aha, das ist gegen eine bestimmte Domain halt auch berechnet, das heißt also, da geht der Webseitenname mit fest ein an der Stelle, dann habe ich auch kein Datenschutzproblem, ja, weil ich kann das nicht irgendwo anders hin verlinken. Um das halt einfacher zugänglich zu machen, sodass man ein universelles Zwei-Faktor-Authentifizierungsmittel auch hat, was einfach da ist. Und ich glaube, das ist bei den anderen Ländern auch so, dass dort die Einstiegshürden wesentlich niedriger sind. Ich glaube, Estland war immer das Beispiel, die es mit den Banken zusammen rausgebracht haben, ne? Wo du von Anfang an dann die Dänemark. Als Beispiel, Estland war es, glaube ich, auch so, oder ist mir zumindest so eine Erinnerung. Ja, genau, der Anwendungsfall war, du hast die Signatur, also die EID-Funktion auf der Geldkarte drauf und kannst sie halt dann permanent nutzen. Und da war es nicht, Jens hat das Beispiel vorhin gebracht, der Staat als Hüter dieser EID, da war es dann nicht der Staat, sondern ein privates Unternehmen. Es ist sicherlich diskussionswürdig, hätte ich auch meine Bauchschmerzen, aber es ist einfach ein Weg, wie man vielleicht das auch anders in Verkehr bringen kann. Vielleicht auch erfolgreicher, definitiv. Hat nicht ein afrikanisches Land das sogar mit Visa-Card zusammen gemacht? Mastercard Community Pass, meinst du? Ja, irgendein das, afrikanisches Land, ja. Deswegen, ich halte es mal in die Kamera für euch einfach nur. Da haben wir mal sowas versucht zu bauen. Na, die Adesso-ID und dann Citizen Corporate and Customer ID. Weil das, was Dirk gerade sagte, ist eigentlich ganz wichtig, weil das ist das, wo sich das ganze Thema hinbewegt. Weil das elektronische Dokument an sich ist ja eigentlich nur ein Dokumententräger und enthält dann die Informationen zu der Person. Und diesen virtuellen Dokumententräger, den kann ich auch irgendwo anders draufpacken. Also für euch, ich habe hier diesen Fingerring, da ist zum Beispiel eine Mastercard drauf und nebenan ist eine EID und daneben ist noch ein FIDO-Key und daneben ist nochmal eine PGP-Applikation. Alles in diesem Ding. Und das können ist die auch, Leute jetzt nicht sehen, Christian, weil wir im Podcast sind, aber ja, du kannst bestätigen, du hast einen Ring um den Finger. Ich habe von Christian mehrere Links zu dem Ring bekommen, die werde ich in die Shownotes reintun. Ich habe auch so die nächste Impfkampagne, ne? Also. Ah, du bist ja die Chips in den Impfungen kodiert. Genau. Oh, super, jetzt explodieren genau. Die Zugriffe auf den Podcast. Ja, die Ringe sind gar nicht mehr schwer, aber ja. Aber Christian, das wollte ich auch nochmal anmerken, weil bei dem Thema Daily Use, was du gerade angesprochen hast, und das ist meine These, beziehungsweise ich würde in Frage stellen, ob man den Personalausweis jetzt für alles und jeden Fall braucht, sondern für mich ist das eigentlich eine Karte, die ich sogar relativ spärlich nutzen möchte, aber dann davon sozusagen andere Identitäten ableiten, ja, und dann, ob nun ein FIDO-Token, egal welche Art von Token und egal welche Teilidentität, aber die sozusagen aus vertrauenswürdigen Daten abgeleitet wird. Das heißt, der Empfänger weiß, bestimmte Daten sind sozusagen hoheitlich mit Stempel versehen, virtuell natürlich, und ich kann dann aber darüber entscheiden, ob das sozusagen einfach nur mein Altersverifikationsnachweis ist oder ob das nur meine Straße ist oder nur mein Name. Und das finde ich die spannenden Szenarien. Und wenn wir dann sozusagen auch digital mündige Bürgerinnen und Bürger verstärkt und zukünftig haben, können wir da auch viel datenschutzfreundlicher schon aktiv selber damit umgehen. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen dich wieder, Jens. Also wir müssen unbedingt wieder was zusammen machen. Also das ist, weil du sprichst mir ja auch aus der Seele gerade. Also du hast das sehr schön zusammengefasst. Weil das ist ja genau die Idee dahinter. Ne? Ich kann so einen PGP-Key, den kann ich halt mit der EID einmal attestieren und kann mir den dann irgendwo hinlegen, kann die EID aber beiseite tun. Und die Tschechen haben das ja mit ihrer Moje-ID auch gerade eingeführt. Dann hast du halt einmal deinen Account mit dem Ausweis und dann verknüpfst du einen FIDO-Key und das ist halt Bring Your Own Device Policy. Die machen halt eine kurze Grundbedingung, sagen, ja, den und den FIDO-Key solltest du verwenden, weil die sind entsprechend secure. Und hinterher machst du deine ganzen Verwaltungsdienstleistungen einfach mit einem FIDO-Key. Zum Beispiel. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir uns auch versuchen hinzubewegen. Das ist so die Idee dahinter, was ich gerade versuche, so ein bisschen anzutreiben, einfach auch ein bisschen offener zu denken und gerade auch mal so in die Richtung zu spielen. Es muss ja nicht immer IDAS High sein. Ja? Da gab es doch mal so ein FIDO-Projekt, Christian. Ja, Projekt Fidelio. Mach ich immer noch. Fidelio hieß das, genau. Ja, mache ich immer noch fürs BSI. Das ist dann tatsächlich die Integration des FIDO-Protokolls mit dem Ausweis. Da kann man den Ausweis dann als FIDO-Token benutzen. Und ist aber tatsächlich jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Das ist dann eher so, man braucht dann die EID, wo man normalerweise den FIDO-Key verwenden würde und ist eigentlich eher so eine Art Backup. Das heißt also, wenn ich die EID zu Hause habe und bin irgendwo unterwegs auf Reisen, mein FIDO-Key geht kaputt oder ich verliere den und jetzt komme ich aber an meine Applikation nicht mehr ran. Und ich möchte aber jetzt einen neuen FIDO-Key registrieren, weil ich den jetzt gerade auf Amazon geklickt habe. Wie mache ich das? Wie recover ich meinen Account? Und da ist es dann halt praktisch, zu Hause sagen zu können, okay, ich lege einfach den Ausweis aufs Telefon, log mich ein, nehme dann Fidelio, um halt meinen Account wieder zu aktivieren und einen neuen FIDO-Key hinzuzufügen. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Fidelio zielt nicht primär in die Richtung, dass man das als Daily Case hat. Eine andere Überlegung war noch, dass wir sagen könnten, okay, wir spielen mal mit FIDO 2 und sogenannten Web Authenticator Extensions. Das ist so der Begriff dafür, um dann das EID-Thema sozusagen durch FIDO durchzutunneln. Ja, dass man per FIDO sagen kann, gib mir doch bitte mal dein Alter oder wie heißt du oder wo wohnst du? Und dann wird das dem Nutzer angezeigt, kann sagen, alles klar, geht in Ordnung oder nein, möchte ich nicht. Und wenn es in Ordnung geht, geht es halt zum FIDO-Authenticator, der liefert genau diese Informationen aus und spielt hier halt an die Relying Party zurück. Ne? Sodass man gar nicht mehr eine Ausweis-App braucht am Ende des Tages. Ne? Das war so die Idee dabei. Und das ist aber tatsächlich auch noch ein langer Weg, den wir da gehen müssen mit der FIDO Alliance, ob das tatsächlich auch trägt nach hinten raus. Aber dieser Zwischenweg, den auch Jens gerade sagte, es reicht ja, wenn ich das irgendwo mal verknüpft habe, dann kann ich auch einfach so ein FIDO Authenticator, dann nehme ich einen Schlüsselbund habe. Ich glaube, dass wir für viele Bürger dann so wieder diese Erklärvideos von Fraunhofer Fokus brauchen, weil die vielen Begriffe, die du eben genannt hast, da sind die meisten dann raus. Aber solange man so einen Ring am Finger hat, ist doch alles okay, ja? Also das musst du mal irgendwann in Ruhe erklären, da bin ich auch ganz heiß drauf. Hast du da denn so eine Batterie, so einen Akku dran, oder wie? Der ist mit dem Herzschrittmacher verbunden. A ring to rule them all. Genau. Gibt's auch mit Gravur. Das habe ich schon gesehen. Ja, nee, so Klassentreffen-Thema irgendwie. Ich glaube, Jens hatte Klaus Wolter vorhin angesprochen. Marian wurde eben schon angesprochen. Der ist jetzt Professor irgendwo, ne? Ja, Professor in Darmstadt und fürs SIT, glaube ich, Fraunhofer SIT. Abteilungsleiter, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Also ja. Sollten wir echt mal nachdenken, wenn wir wieder raus dürfen. So ein Klassentreffen, ja. Ich habe ein paar Klassentreffen. Ich hatte mit Annika die Tage, lustigerweise, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Kontakt. Annika Willems. Heißt jetzt anders, so wie ihr Geburtsname war. Und wer war noch? Armin ist bei Poseidon, ne? Armin, stimmt, mal kurz, ja. Wollt ihr das drin lassen oder eher nicht? Wegen Datenschutz? Ja. Also ich bin da schmerzfrei. Also, ja. Da steht doch alles auf Xing. Also, okay. Genau. Du musst gucken, ob das nicht irgendwann deine wie lange reden wir denn jetzt eigentlich? Eine Stunde. Ich habe eher Angst, dass die Spur von Dirk kaputt ist. Aber egal, das ist was anderes. Also muss Dirk jetzt einfach noch ein bisschen reden. Also ich muss das wieder aufholen gut. Von vorhin. Genau, Dirk, rede noch mal ein paar sinnvolle Sätze irgendwie. Das wird schwierig. Mir fehlt der Wein. Und das Bier. Nee, aber so ein Klassentreffen wäre wirklich lustig. Vielleicht auch so ein bisschen Erkenntnis gewinnt, weil ja doch einiges Wasser die Elbe runtergelaufen ist und sich alles wirklich verändert hat. Und ich glaube, dass so eine Sache, wie du ihm vorgeschlagen hast, Christian, machen durchaus Sinn. Also dieses, du hast einen starken Cater. Ich bin immer begeistert noch von den Lichtspielen da hinten, die wahrscheinlich auch über irgendeine Identitätsfunktion bei dir angeklickt werden. Rot, blau, grün. Herzschlag, Blutdruck. Die damit steuert er wahrscheinlich den Ring, aber gut. Also der Ring ist ganz normales NFC. Kann ich beruhigen. Vielleicht, wenn wir wirklich mal was Sinnvolles sagen wollen, ich glaube, dass dieses Thema, Jens, du hast eben so schon mündiger Bürger und Kommunikation, ich glaube, dass die meisten Leuten die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ob es nun IT-Sicherheit oder EID ist, meist scheißegal sind. Und das ist das große Problem. Also eine Sensibilität einfach für die Themen hinzubekommen. Und das ist so ein bisschen mein Thema, wo ich seit Jahren versuche, mit rumzurennen und zu gucken, wie kann man all diese Sachen bildlich erklären? Wie kann man IT-Sicherheit, was ja dieses Jahr hinaus leicht ist. Du kannst es nicht anfassen, du schmeckst es nicht, du riechst es nicht, du kannst es nicht sehen, aber trotzdem ist es da und es ist wichtig. Jens hat eben so schön meines Erachtens nach die Man-in-the-Middle-Attacke praktisch erklärt. Der Briefträger, wenn du den vom Fahrrad schubst, ist praktisch ein Beispiel, ein schönes Beispiel für eine Man-in-the-Middle-Attacke. Aber ich glaube, wir brauchen mehr solcher Bilder und wir brauchen mehr Leute, die mit solchen Bildern an den normalen Bürger gehen. Und damit war, oder damals war ja Fraunhofer eigentlich eine schöne Institution, um so eine Sachen auch zu erklären. Mittlerweile, oder damals gab es das auch schon DESIN, aber die, also meine Mutter kennt DESIN immer noch nicht. Deutschland sicher im Netz. Das sind so die Probleme. Ich glaube, wir haben ganz viele Anlaufstellen für so eine Themen, aber ich weiß gar nicht, wo ich jetzt nachgucken sollte, um NPERSO oder IID Projekte mir anzugucken. Weißt du, gibt es das Ausweisportal noch jetzt? Das gibt es noch, das Ausweisportal, ja. Aber ich war auch schon noch Jahre nicht mehr drauf. Ja. Sieht doch genauso aus wie vorher. Ein bisschen moderner, CI ist ein bisschen angepasst. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz dickes Brett, das an dem wir da bohren müssen, so diese Kommunikation hinzubekommen, dass es den Leuten auch mal nicht egal ist, was mit ihren Daten ist und nicht egal ist, was mit der IT-Sicherheit ist. Ich hatte neulich die Kollegin da aus Anhalt-Bitterfeld, Sabine, in dem Gespräch und ich meine, dann fängt es an, mal wirklich spannend zu werden, wenn du die Sozialhilfe nicht mehr abrufen kannst, weil die IT-Systeme lahm liegen oder du keine Haushaltstitel zur Verfügung hast, weil alles gesperrt ist, dann wird es halt doch greifbar. Und vielleicht brauchen wir leider mehr solcher Problemprojekte. Thorsten, du hast ja auch mal aufgerufen, bringt mir Projekte, die gescheitert sind, dass wir darüber reden. Aber ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Sensibilität für solche Themen. Das ist das Problem. Ja, vor allem müssen wir über gescheiterte Projekte sprechen. Wir müssen die nicht verstecken. Machen wir ja gerade jetzt. Ja, aber der Personalausweis ist ja nicht gescheitert. Das ist ja ein Projekt, das funktioniert. Da ist vielleicht ein bisschen auf dem Weg verloren gegangen. Also ich finde den Personalausweis, so wie er jetzt ist, immer noch ein richtig geiles Stück Hardware und mit dem man richtig viel machen kann. Und da sind wir auch, ihr habt damals, als ihr das eingeführt habt, so eine gute Verschlüsselung und Ähnliches genommen, die ist immer noch, die passt immer noch, die passt noch die nächsten 10, noch die nächsten 20 Jahre vielleicht, wenn jetzt Google nicht den Quantencomputer demnächst für alle baut. Aber ja, aber Thorsten, also da bin ich bei Dirk, ja, also bei diesen gescheiterten Projekten muss halt auch der Mut sein, auch mal ein Projekt. Und ja, beim Perso könnte man noch drüber diskutieren. Ja. Nee, kann man nicht, Jens. Tut mir leid. Nee, kann man nicht. Entschuldigung. Aber die Frage ist ja, wie man das bezeichnet. Ja, also die Karte an sich ist ein ganz klar, ist gescheitert, ist die 10 Jahre lang nicht passiert. So. Aber jetzt die Frage ist ja, wie geht's jetzt weiter? Und da sind wir vielleicht auf dem Weg. Aber nochmal ein anderes Beispiel. Wie oft ich schon über dieses DE-Mail-Thema diskutiert habe, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ich darf jetzt leider keine Anekdote aus dem ITDZ Berlin. Ich war ja auch noch im ITDZ Berlin tätig und da hatte ich mal eine Rechnung von dem DE-Mail-Anbieter auf dem Tisch und die war einstellig. Ja, mhm. Also es wurden also im gesamten Land Berlin wurden DE-Mails im Werte von 2,85 Euro versendet. Ja, über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und dann nach 8 Jahren nicht irgendwann auch mal zuzugeben, dass ein Projekt gescheitert ist, das ist dann schon irgendwo ein bisschen absurd. Und darum, ja, da brauchen wir diese Ehrlichkeit und auch beim Perso zu sagen, ja, so wie wir das 2010 gedacht haben, ist das gescheitert. Aber wir haben jetzt Fuge und Recht Hoffnung mit den Aktivitäten, aber da auch eine gewisse Ehrlichkeit zu haben, wo man da gerade steht, auch mit den Smart Elements, Secure Elements, dass man sagt, okay, es gibt dann noch nicht viele Handys, die das ermöglichen werden. Und die Zeitpläne, die ich von der Entfernung höre, wo ich auch immer so denke, okay, da sollte man einfach, ja, da gehört für mich auch eine Grundehrlichkeit dazu und die brauchen wir und das ist für mich auch ein Kulturwandel, ja, den wir auch, der uns gut tun würde. Und dann auch ehrlich zu sagen, okay, lief doof, ist aber so und jetzt lass uns überlegen, warum es doof lief und dann machen wir es besser. Aber ist auch schwierig in der Politik halt, wa? Ist schwierig. Ja, klar. Und der Perso war bei der Einführung, er war da, er war startklar, es war alles okay. Aber dann die Fortsetzung, meine Kommunikation wurde eingestellt und so weiter. Und wenn du sagst, Thorsten, geile Karte, geile Hardware, das ist ein bisschen so, als wenn du ein tolles Auto hast, weiß nicht, 400 PS, aber du hast keine Straßen dafür da. So ähnlich habe ich das Gefühl beim Perso. Tolle Karte, aber die Anwendung fehlt halt einfach. Und dann bringt die IA die Funktion ja auch nicht. Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also von daher würde ich auch, ich weiß nicht, welche Sanktionen jetzt auf uns hier einrasseln, aber deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es ein erfolgreiches Projekt ist. Es war eine tolle Projekteinführung, aber dann stockt's. Aber was hier wichtig ist, und das wäre wahrscheinlich Andreas Reisen sehr, sehr genau, ja, wir müssen natürlich den Ausweis uns genau anschauen. Ja. Der Ausweis ist ja nicht nur wir reden jetzt die ganze Zeit über die EID-Funktion. Ja, trotzdem der Personalausweis als Chipkarte mit seinen äußeren Sicherheitsmerkmalen, auch mit dem internen Chip, also für die polizeilichen Anwendungen, das war, möchte ich mal behaupten, durchaus ein Erfolg und ein sehr gutes Projekt. In Time, in Budget, weiß ich nicht, habe ich keine Infos zu, aber da wirklich Haken dran. Wir reden ja jetzt über die EID-Funktion mit all den Vor- und Nachteilen und Problemen. Und ja, das, da muss man sagen, das ist sicher nicht der Projekterfolg, den man sich irgendwie 2007 mal erwartet hat, sondern Punkt. Also darum, da muss man nochmal diesen Unterschied machen. Ja. Bin ich aber jeweils komplett bei euch, weil das ist ja das, was ich auch sehe. Wir arbeiten heute noch daran. Ja, wir haben 2021 oder 2022 inzwischen. Verrückt, sogar nur weiter, ja. Und das ist immer noch ein Thema, ne? Also einerseits die Überzeugungsarbeit, also so, wozu braucht man das oder was ist sinnvoll, weil man hat immer noch dieses Auftrennen, dass es auf der einen Seite den Ruf gibt nach Anwendung und sagt, ja, das ist aber nicht das Richtige für die EID, beziehungsweise auch ganz einfach falsche Vorstellungen existieren. Und auf der anderen Seite so, gerade so Compliance-Prozesse etc., das geht doch viel einfacher auf die Art und Weise, statt hier irgendwie dreimal Briefe durch die Gegend zu schicken. Und ich denke, das ist halt so ein Thema, wo wir wirklich auch die Sachen, die wir auch vorhin schon angesprochen haben, ne? Also vereinfachte Zugang für die Diensteanbieter, also dass wir die Möglichkeit haben, über OIDC mit ID-Diensten dazwischen und auch der Möglichkeit, den Ausweis halt als Karte mal zu entkoppeln. Ja, dass wir sagen können, wir können diesen Ausweis eben halt auch in einem Soft-Token speichern oder auf dem Bring-Your-Own-Device und die ganze Anwendung einfach für den User vereinfachen und gerade auch die Kombination, was ihr beide ja auch gesagt habt, ich brauche nicht immer die Karte und ich will nicht immer nicht immer den Ausweis als solches einsetzen. Manchmal reicht eben halt auch was anderes. Und ich denke, das ist so die Konsequenz, die auch momentan überall funktioniert, dass die Leute sagen, ja, okay, ich habe verstanden, wozu ich FIDO brauche, dass ich zwei Faktor brauche. Guckt euch doch mal um, auch zum Beispiel so Twitter, GitHub etc., Google, Facebook, alle bieten jetzt zum Beispiel auch zwei Faktor an und alle rufen auf, hey, ändert nicht nur euer Passwort, weil es war jetzt auch ja änder dein Passwort-Tag, sondern schalte Zwei-Faktor-Authentisierung an. Und ich glaube, das ist einfach so dieser gesellschaftliche Lerneffekt, der auch gerade erst so richtig zündet. Jetzt mal meine Rede wieder von vorn. Wir haben jetzt eine Riesenrunde gedreht. Wir sind von der Vergangenheit über die Mankos des Personalausweises oder der EID hin zur Zukunft und zum Ausblick gegangen, was wir fordern. Haben wir noch irgendwas vergessen? Schweigende Gesichter. Ja, ich grübel gerade. Naja, vergessen, also was wir schon nicht gestreift haben oder was ein bisschen indirekt der Christian wahrscheinlich, aber dieses ganze Thema Self-Sovereign Identities, also die selbstverwalteten Identitäten, also da gibt's ja schon Ideen auch mit Verknüpfung von Blockchain, also da gibt's schon, finde ich, durchaus spannende Ansätze, die zukünftig sicher nochmal diese ganzen Identitäten nochmal einen neuen und anderen Drive geben können. Ja. Aber da muss man auch immer sehen, wie kann man so schon innovative, aber durchaus noch forschungsintensive oder forschungslastige, vielleicht nicht so intensiv, aber sicher noch ein Stück Forschung. Wie kann man die jetzt schon in ein wirkliches Produkt als Verwaltung oder als hoheitliche Aufgabe begreifen? Aber das ist sicher ein Thema, was die nächsten Jahre aus meiner Sicht sehr spannend wird. Und wie man das sozusagen, wie die großen Anbieter das einbringen und wie daraus wirklich spannende, hoffentlich auch datenschutzfreundliche Identitätslösungen werden. Ja, das Thema SSI hatten wir schon im letzten Podcast mit Christian sehr ausführlich besprochen. Und übrigens, wer in diesem Podcast Blockchain sagt, muss ein Bier ausgeben. Ach so, dann hoffe ich, dass wir bald mal wieder zusammenkommen. Ich dachte, das wäre Corona gewesen, ja. Aber nee, das ist schon, aber es gibt schlimmere Dinge. Noch schlimmer wäre dann nur noch, wenn du NFT sagen würdest. Ah, okay, aber weißt du, als alter Fraunhofer ist ja für mich das Thema Blockchain eigentlich schon sowas von alt und so weit weg. Also das irgendwie vor 10 Jahren war das irgendwie bei Fraunhofer ein Hype, ja. Ich bin dann immer überrascht, dass das immer noch ein Hype ist, ja, oder vielleicht auch gerade ankommt bei manchen. Also es ist hier mit dem Ausweis. Genau, der kommt jetzt erst an. Ja, aber ne, wo du es gerade sagtest, SSI, das Witzige ist ja, wenn man sich die SSI-Prinzipien anschaut und überlegt, wie viel ist davon in der EID umgesetzt, dass eigentlich ganz, ganz viele Punkte schon da sind. Ne? Wir haben schon diese selektive Offenlegung, wir haben Kryptoagilität, die Daten liegen nicht in irgendeiner Datenbank zentral, sondern die liegen tatsächlich auf der Karte, also beim Inhaber an der Stelle auf dem Chip. Und man hat auch prinzipiell die Möglichkeit, das Ganze dezentral anzusetzen. Jetzt haben wir zwar so zentrale Identitätsdienste, ja, also zum Beispiel Ausweisident etc., aber grundsätzlich, so war ja früher auch mal die Idee, hat ja jeder seinen eigenen EID-Server betrieben und damit ist auch jeder einzeln für sich zumindest über einen bestimmten Zeitraum sogar schwarzlauffähig gewesen. Ne? Also brauchte keine aktive Verbindung zu irgendeiner zentralen Komponente und ähnliches. Und das ist schon drin. Was ich aber, glaube ich, noch ganz wichtig fand, was nämlich auch in den SSI-Prinzipien drinsteht, und so ein bisschen auch der Rückschluss ist auf den Einsatz in so einer EID in einem Staat, ist eigentlich eher, dass wir ein Recht auf digitale Identität, also im Sinne einer digitalen Teilhabe bräuchten. Also das heißt auch Unterstützung von Ärmeren oder auch von Behinderten etc. darauf einen Fokus zu legen, dass also Identität oder gerade digitale Identität nicht in irgendeine Form von Ableismus abdriftet, ja, dass man also technisch in der Lage ist, das zu beherrschen, dass man die passenden Kartenlesegeräte hat, dass man das neueste Smartphone hat, sondern dass das tatsächlich so eine Anwendung wird für jeden. Und das ist, glaube ich, auch ein politisches Signal, was man braucht, was auch längst überfällig ist. Und daran ändert eben halt dann auch nicht irgendeine ID-Wallet etwas, die genau dasselbe wieder hat, weil ich ja sage, ich brauche jetzt irgendein super tolles Smartphone, damit ich diese ID-Wallet installieren kann und muss mich dann auch durch einen Prozess durchfummeln, wo ich dann auch wieder mit dem Ausweis gucken muss, wo ist die Antenne, um dann diese Basis-ID einzutragen und dann eben halt die ganze Zeit noch hoffen, dass das Ganze sicher bleibt. Und das Ding ist, da ist auch die Politik am Zug, zu sagen, okay, wir legen jetzt den Fokus darauf, dass das tatsächlich für alle Leute etwas wird. Weil ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich behandelt worden. Es wurde zwar dann eingeführt und gebaut, aber so, naja, macht mal. Und die Dienstanbieter, die werden sich schon kümmern. Aber so ein, wenn man wirklich jetzt so ein Leuchtfeuer anstellt zu sagen, yay, wir drücken das jetzt überall durch, ne? Wie wir es vorhin auch schon hatten, wir überlegen nicht etwa, wo wir das einsetzen, ja, welche Anwendungsfälle hätten oder wir sagen, zack, das ist jetzt da, das ist universell für alle greifbar, dann ist die Diskussion auch vom Tisch und man kann es tatsächlich auch einsetzen. Okay, dann ist das jetzt der Aufruf zu mehr EID und damit möchte ich mich bei euch bedanken und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis demnächst. Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht, war schön über die alten Zeiten. Danke auch. Vielen Dank euch. Schönen Abend. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com.